Jahren sind wir Knechte der römischen Macht. Ob Sieg oder Tod, der Befreiungsschlag wird vollbracht. All euer dreckiges Lachen vergeht, wenn ihr des Kampfes Blut fließen seht. Die Waffengemeinschaft Germanien steht für ein Kommen, ist es jetzt zu spät. Geschliffen